unser Bier und setzen uns ins Haus. Die Leute bleiben stehen, es wird eine Straßenfete draus. Wir haben eine Party. Party on!